jonk und frohgemut. Die Lore und die Lene und die Liese, die waren den Soldaten gut und dachten nur an sie spät und früh. Und kam mit hellem Jingdara das Landheer anmarschiert. Ja, ja, das ging der Lore nah, da ist sie mitmarschiert. Und forsch im gleichen Schritt und Tritt sang sie das Lied der Truppe mit. Die Lore und die Lene und die Liese, das sind drei bunte Blümelein. Sie grünen nicht im Wald und auf der Wiese und blühen doch so fein, so wunderfein. Sie grünen nicht am Heidepfad, nicht in der Berge Kluft. Sie blühen an deiner Brust, Kamerad, zu Lande, zu Wasser, in der Luft. Sie blühen an deiner Brust, Kamerad, zu Lande, zu Wasser, in der Luft. War dem Land her gut, die Lene hielt es mehr mit der Marine. Die weite, weite Meeresflut war wie ihr Auge blau, ja so blau. Und kam so ein Mariner an, da hat sie leis gelacht. Sie sah sich gleich im Hafen dann vor Anker festgemacht. Ein blauer Junge muss Blümelein, sie grünen nicht im Wald und auf der Wiese und blühen doch so fein, so wunderfein. Sie grünen nicht am Heidepfad, nicht in der Berge Kluft. Sie blühen an deiner Brust, Kamerad, zu Lande, zu Wasser, in der Luft. Sie blühen an deiner Brust, Kamerad, zu Lande, zu Wasser, in der Luft. War der Flotte gut, die Liese schwärmte mehr für unsere Fliege. Nach oben streben schien ihr Flug, zur Sonne hoch empor mit Motor. Es flog ihr Haar im frischen Wind, es flog ihr Herz vor Lust. Und als ein Flieger nach dem Kind flog sie ihm an die Brust. Offenbar. Die Lore und die Lene und die Liese, das sind drei bunte Blümelein, die grünen im Wald und auf der Wiese.